Ja, dann kommen wir zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Es geht ja morgen auch weiter. Jetzt spricht Bernd Stegemann. Bernd Stegemann ist Professor an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin, jetzt Dramaturg an der Schaubühne und ist vor allem auch als Autor in Erscheinung getreten. Er hat veröffentlicht die Kritik des Theaters und Lob des Realismus. Zwei Publikationen der letzten Jahre, die ja ganz auch mit dem Thema der Konferenz zu tun haben. Und er wird sprechen heute Abend über Brechts eingreifendes Denken und die Chancen eines Linkspopulismus. Ich freue mich sehr und übergebe das Wort. Vielen Dank. Ja, danke schön. Also, der Vortrag ist auf 2 Stunden angesetzt. Ich war auch etwas erschrocken, als ich das heute las, aber ich tue mein Bestes. Ich bin ein ganz schlechter Vorleser, normalerweise halte ich Vorträge frei, aber da ich jetzt 2 Stunden machen muss, dachte ich, da muss ich mir was aufschreiben, sonst verliert mich die Konzentration irgendwann. Sie sehen, ich habe ja einiges dabei. Ich fange mal mit einer Anekdote vorweg an, weil so Lukács hier so oft erwähnt wurde, auch von der letzten Referentin. Es gab einen, wie ich fand, netten Artikel, kleinen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, so, besser. Ich werde mich bemühen, hier diese kleinen Dinger zu sprechen. Süddeutschen Zeitung über dieses Lob des Realismus, wo der Kritiker meinte, ja, das sei ja wie ein Wiedergänger von Georg Lukács, der das geschrieben hätte. Ich fand das total klasse. Mich hat das voll gefreut. Aber Franz Wille, der Chef von Theater heute, meinte dann danach, naja, ich finde das Buch ja auch absolute Scheiße, aber ihn mit Lukács zu vergleichen, das geht wirklich nicht. Da sieht man mal, wie weltfremd ich mittlerweile bin. Ich habe mich gefreut, jeder normale Mensch empfand das als Beleidigung. Das ist, glaube ich, die Diskrepanz, in der wir uns heute politisch aufhalten. Viele Dinge, die ich irgendwie ganz interessant und ganz schön finde, finden andere Leute völlig indiskutabel und absolut vergiftet und schrecklich. Zu dem Vortrag von eben hätte ich auch noch einiges vielleicht, das flechte ich vielleicht, wenn es mir einfällt, hier ein. Aber ich muss ja anfangen, weil sonst letztlich, ich habe gehört, 10 wird ja abgeschlossen und in der Schule eingeschlossen werden. Das ist der Albtraum meines Lebens. Insofern hören wir spätestens 10 vor 10 hier auf. Ich tue mein Bestes. Ich fange mit einem längeren Brecht-Zitat an. Das finde ich total schwer vorzulesen, weil es nicht meine Sprache ist, aber ich bemühe mich. Brecht, 1931, hat gar keinen Titel, ist irgendein Fragment aus diesen theoretischen Schriften. Man weiß, mit welch verdächtigem Eifer die herrschenden Schichten die Ansicht bekämpfen, ihre Kunst könne ihre Interessen vertreten. Besser gesagt, sie wünschen in ihrer Kunst ihre Interessen vertreten zu sehen. Sie tun, als müssten sie so eine Kunst, die Interessen vertritt, selbst wenn es zufällig gerade die ihren wären, Klammer, denn wir meinen natürlich Klasseninteressen, denen andere Klasseninteressen entgegenstehen, Klammer zu, mit Entrüstung ablehnen. Sie verweisen und erinnern sich gegenseitig, die führenden Schichten, an die schönen Gefühle der Güte, des Mitleids und der Begeisterung, die sie beim Genießen von Kunst an sich selbst bemerkt haben, Gefühle, die nie und nimmer mit selbstischen Berechnungen und irgendwie gewinnsüchtigen Interessen verknüpft auftreten würden. Sie vergessen leider die Begeisterung, die selbstische Interessen auslösen können. Das war für mich unglaublich toller Text. Ich habe das Gefühl, beim ersten Mal versteht man ihn gar nicht so richtig. Aber ich werde ihn jetzt mal so ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen und zu erklären, was ich daran so toll finde. Von diesen klaren Gedanken, die Brecht 1931 schrieb, könnte man nun verschiedene Linien zur Diskussion der Gegenwart und ihrer Kunst ziehen. Die eine würde die lange vergessene Unterscheidung von Tendenz und Parteilichkeit nachzeichnen. Auch so eine Sache, die alle Leute Kotzanfälle kriegen, wenn man das sagt. Die sozialistische Unterscheidung von Tendenz und Parteilichkeit wird von der bürgerlichen Kritik unterschlagen. Dabei wäre eine Erinnerung daran ganz hilfreich. Als Tendenzkunst wird aus einer sozialistischen Sicht diejenige bürgerliche Kunst bewertet, die allein aus der isolierten Position des Künstlers heraus arbeitet. Sein subjektives Kommando setzt sich an die Stelle eines Bewusstseins, das sich über die historische und materielle Bedingtheit des eigenen Rechenschaft ablegt. Eine solche Kunst ist tendenziös, weil sie das Subjekt nicht als gesellschaftliche Position denken will, sondern als geheimnisvolle letzte Instanz. Das Künstlersubjekt ist unergründlich und gerade darin behauptet es seinen objektiven Wert. Die Genieästhetik erfüllt damit die liberalen Forderungen einer Eigentümergesellschaft nach schöpferischer Zerstörung, Schumpeter, die berühmte Definition von Kapitalismus. Die abstrakte Freiheit wird absolut gesetzt, dass sie vor allem darin gründet, die Zwänge und Gewordenheiten des Subjekts als persönliche Probleme der Psyche, der Kompetenz oder die Bildung zu bewerten, erscheint einer solchen Freiheit nur natürlich. Die Parteilichkeit dagegen ist die offengelegte Abhängigkeit des Subjekts von seinen materiellen Lebensbedingungen. Die Selbstbeschreibung des Subjekts, seine Gedanken und Fantasien sind keine Ereignisse in einem gesellschaftsfreien Raum. Je bewusster die Position des Künstlers seine Existenz in seiner Zeit begreift, desto weniger tendenziös behauptet er seine Einzigartigkeit, sondern er erkennt und lässt erkennen, dass die Entwicklung zur Einzigartigkeit aus einem konkreten Klassenverhältnis resultiert. Es macht einen Unterschied, von welcher Seite ich auf eine Grenze schaue, wie man ja nur aktuell gerade sehr gut sehen kann. Und es ist Bedingung einer kritischen Position, dieses mitzureflektieren. Also jenseits von Klassenbewusstsein kann es überhaupt gar keine reflektierte dialektische Kunst geben. Die bürgerliche Kritik an der engagierten Kunst unterschlägt den Unterschied zwischen der offensichtlichen Haltung der Parteilichkeit und der unsichtbaren Tendenz der bürgerlichen Subjektivität. Eine sozialistische Ästhetik antwortet auf eine solche Ignoranz mit dem Nachweis, dass die Behauptung, nur das abstrakt freie Individuum könne absolute Kunst hervorbringen, einer deutlichen Tendenz der bürgerlichen Gesellschaft folgt. Als Beispiel für die fatale Wirkung dieser Tendenz können zum Beispiel die astronomischen Preise der aktuellen Geniekunst gelten, die man auch gemeinhin Siegerkunst nennt, die auf der paradoxen Logik beruhen, dass das Unvergleichbare innerhalb der seriellen Produktion auch unvergleichlich teuer sein muss. Das Diktat des Neuen geht darin einen gewinnbringenden Befund mit dem Unverständlichen und damit nicht Bewertbaren ein. Kunst wird zum schönen Beweis, dass der Kapitalismus lebendig ist. Literaturhinweise Wolfgang Ulrich, Siegerkunst, tolles Buch, Hanno Rauterberg, Die Kunst und das gute Leben, beides sehr lesenswert. Eine zweite Linie ließe sich von der Brechtschen... Das fällt mir total schwer, aber gut, dass Sie sagen... Sie müssen immer wieder auf die Bremse drücken. Ich lese mal so schnell, weil ich immer sonst das Gefühl habe, ich langweile Sie alle und mich auch. Also ich mache mal einen Ticken langsamer. Zweite Linie. Ließe sich von der Brechtschen Anwendung des dialektischen Denkens in unsere Gegenwart verlängern. Wie irritierend klingt es heute doch, wenn Gefühle, die im bürgerlichen Kosmos unhinterfragt als gut gelten, also Mitleid, Rührung und so weiter, einer Kritik unterworfen werden. Das Mitleid und die eigene Rührung gelten doch als die wahre Münze unseres moralischen Ichs. Brecht entlarvt das bürgerliche Sentiment als genau das symbolische Kapital, zu dem es schon im 19. Jahrhundert geworden ist. Die Zwänge der Entfremdung, die der Markt und die Arbeit auf die Subjekte ausgeübt hat, führt zu der Sehnsucht nach einem wieder identischen Leben. Im Zauberwort der Authentizität schnurren alle diese Widersprüche auf wundersame Weise in einem Gefühlsausdruck zusammen. Authentisch ist das Subjekt nun, wenn es für den anderen als vollständig wahr und darin erkennbar erscheint. Erlöst von allen Widersprüchen kommt so der wahre goldene Kern des Selbst ans Licht, und der andere kann einen tiefen Blick in die Abgründe der Seele werfen. Es wird dann wieder eine ganze Weile dauern historisch, bis eine dialektische Kritik diesen bürgerlichen Blick ins Wahre, der bürgerlichen Entfremdung, als genau das erkennt, was an ihr von der Rührung nicht gesehen werden will. Oder mit den Worten von Georg Lukács, das innere Licht ist die trübste Beleuchtungsart. Sehr schöner kleiner Text. Und ein anderes Zitat von Oscar Wilde in diesem wunderbaren Text der Sozialismus und die menschliche Seele. Und Mitleiden ist vor allem einfacher als Denken. So. Die postmoderne Kunst und vor allem sein postdramatischer Ableger, der das Theater unserer Zeit beherrscht, spielt immer neue Varianten dieser bürgerlichen Sehnsuchtsbegriffe durch. Das Ereignis der Unterbrechung, die echten Menschen, die als Laien oder Randgruppen die Bühne betreten oder die performativ hervorgebrachten wahren Eigenschaften des Materials, werden hier fleißig zelebriert. So, zweiter Punkt. Dritter Punkt. Als dritte Linie schließlich kann ein solcher Text von Bertolt Brecht als Beispiel für das eingreifende Denken verstanden werden. Zuerst einmal macht das Paradox eines eingreifenden Denkens stutzig. Denn Denken zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass es sich vom Handeln unterscheidet. Und nur ein praktisches Tun greift in die Realität ein. Das Denken beobachtet, beschreibt oder kritisiert die Realität. Es denkt eben, was aus diesen Beobachtungen, Beschreibungen oder Kritiken folgt, liegt aber in der Hand derjenigen, die diesem Denken zugehört haben und daraus Handlungen machen. Brecht meint auch nicht die erst nach seinem Tod gemachte Beobachtung in den Sprachwissenschaften, die unter dem Begriff der Performativität große Wirkung entfaltet haben. Gesagt, getan, hat mal Jens Rosel das so schön zusammengefasst, finde ich eine super Definition für Performativität, gesagt, getan. So könnte man die Funktion zusammenfassen, dass diese Wirkung an institutionelle Regeln gebunden ist, denn nicht jeder kann zwei Menschen verheiraten, Schiffe taufen, Urteile erlassen oder sonst was machen, spricht zumindest für einen sehr eingegrenzten oder gar instrumentellen Bereich, in dem Sprechen eine konkrete Handlung bedeutet. Also auch das wird nicht gemeint von Brecht. Das eingreifende Denken meint wohl etwas anderes. Nicht alles Denken ist ein eingreifendes und nicht jedes Sprechen, das ein performativer Handelndes ist, folgt aus einem eingreifenden Denken. Um sich dem Brechtschen Gedanken des eingreifenden Denkens zu nähern, hilft der Bourdieu'sche Begriff des Habitus. Mit dem Habitus wird in dieser Theorie die inkorporierte Geschichte beschrieben. Das gelebte Leben, die gedachten Gedanken, die gefühlten Gefühle, die erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Interaktionen schlagen sich in der körperlichen und geistigen Verfassung des Subjekts nieder. Der Habitus ist der gelebte und erlebte Widerspruch aus Struktur und immer neuer Entscheidung. Ich lasse es mal so stehen, das ist ein relativ komplexer Begriff, weil er sozusagen tatsächlich in sich die Dialektik von Prozessualität und Konstanz sozusagen versucht zu denken. Also man hat einen Habitus, aber der Habitus realisiert sich nur in einer jeweils konkreten Situation. Also der ist nicht da jenseits von Gegenwart. Das ist das Interessante an diesem Begriff. Brecht findet hierfür den Begriff des Gestus. Ein Mensch hat einen Gestus, aber auch ein einzelner Satz, ein Gedanke oder ein Gefühlsausdruck haben einen Gestus. Die Kunst, und da ist man jetzt beim Kern des Brechtschen Konzeptes vom eingreifenden Denken, die Kunst hilft, den Gestus der Realität in ihrer Unterschiedlichkeit, aber eben auch in ihrer konkreten jeweiligen Erscheinung besser begreifen zu können. Eine konkrete Darstellung der Realität geht nach Brecht immer davon aus, dass die gesellschaftliche Realität keine naturhafte Welt ist, sondern eine Folge von Entscheidungen und Handlungen, die in einem politischen und ökonomischen Feld getroffen werden. Alles ist geworden und darum ist alles auch veränderbar. Nur wenn die Details der Welt in einer solchen Form erscheinen, sind sie konkret. Damit folgt er dem Hegel'schen Begriff des Konkreten, das gerade nicht die bloße Oberfläche der Phänomene meint, sondern die Kräfte und Geschichten, die zu eben dieser Oberfläche geführt haben, in der Erscheinung erkennen lässt. Wer nur die Oberfläche sieht, der denkt nach Hegel abstrakt. Das ist gerade in der heutigen Diskussion in den postmodernen Ästhetiken eine ziemliche Zumutung, das so zu sehen. Man denke nur an die Vehemenz, mit der die Experten des Alltags, die von Rimini-Protokoll und vielen anderen auf die Bühne gestellt werden, als die wahre Realität gefeiert werden, die sich moralisch hochwertiger von dem Verlogenen als ob des Schauspiels abheben. Aber das haben wir heute schon mehr vergehört, den Gedanken, den führen wir jetzt hier nicht nochmal aus. Um die Gegenwart also anders begreifen zu können, als es ihre Oberflächenphänomene, die ein plumper Naturalismus wären, nahelegen, braucht es also ein Denken, das dialektisch die Widersprüche hinter den Vorgängen zeigt. Also klassische Brechtsche Formulierung, die Vorgänge hinter den Vorgängen. Ein solches Denken ist eingreifend und es zeichnet den Zeitgenossen als einen spezifischen Intellektuellen aus. Ein solcher Intellektueller unterscheidet sich von dem allgemeinen Intellektuellen, wie ihn exemplarisch Emile Zola in Frankreich des 19. Jahrhunderts oder für unsere Zeit eben Günter Grass verkörpert haben. Durch ihre Prominenz als Schriftsteller haben sie eine öffentliche Stimme, die ihrer Meinung zu allen Themen ein Gewicht verleiht. Die Perversion solcher Mitteilungen aufgrund der Prominenz der Sprechenden kann man alltäglich beobachten, wenn Filmstars oder Sportler zu Themen befragt werden, die nichts mit ihrer Kompetenz zu tun haben. Dann wird der subjektive Gefühlshaushalt und eine zufällige Meinung zu einer öffentlichen Wahrheit, die durch nichts anderes begründet ist als durch die Bekanntheit ihres Urhebers oder ihrer Urheberin. Gegen diese allgemeine Form von öffentlicher Bedeutung wendet sich das Konzept des spezifischen Intellektuellen. Und um gleich die andere Seite der Abgrenzung zu erwähnen, damit ist auch nicht der Experte gemeint, der als Fachwissenschaftler zu Wort kommt, wenn es um die technischen Details geht. Der Intellektuelle wird nach Brecht zu einem spezifischen Intellektuellen, wenn er seine Funktion, die er in einer bestimmten Form ausübt, zum Teil seiner intellektuellen Kompetenz macht. Also beispielhaft der Professor, der auch über die Rolle des Professoralen im Betrieb einer modularisierten Universität nachdenkt, der Künstler, der die Bedingungen des Marktes und der ästhetischen Moden untersucht, der Journalist, der die Regeln der Medien beobachtet und so weiter und so weiter. Da taucht natürlich dieses Zauberwort der Selbstreferenz auf. Unter dem Begriff der Selbstreferenz hat diese rekursive Beobachtung eine paradoxe Entwicklung erfahren. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Was von Luhmann in den 1970er Jahren für die deutsche Gesellschaft angefangen wurde, hatte anfänglich einen großen Erkenntnisgewinn. Doch durch die zweite parallele Entwicklung, die man gemeinhin Postmoderne nennt, bekam die Selbstreferenzialität eine Tendenz, die eine völlig andere Richtung führte. In eine völlig andere Richtung führte. Sie war nun nicht mehr eine soziologische oder philosophische Technik, um kybernetische Systeme verstehen zu können, sondern sie wurde von einer deskriptiven zu proskriptiven Theorie. Hier könnte man meinen, dass sie damit doch genau die Forderung weitergetragen hätte, die Brecht einst erhoben hat. Die postmoderne Theorie als eingreifendes Denken der Systemtheorie sozusagen. Das ist wohl zutreffend, doch völlig anders, als es das Selbstbild der Postmoderne behauptet. Denn die postmoderne Theorie negieren den Unterschied zwischen Dialektik und Selbstreferenz. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das dialektische Denken bewegt sich gerade im Spannungsverhältnis von Gemeinsamem und Widerspruch. Das selbstreferenzielle Denken erzeugt dagegen eine Rekursion, in der die Widersprüche zu Paradoxien werden und die Gemeinsamkeiten zur Selbstbeschäftigung führen. Es gibt, mit einem Wort, keine Aufhebung in der Selbstreferenz. Es gibt nur den unendlichen rasenden Stillstand der Paradoxie und die Selbstbezüglichkeit der Kybernetik. Das eingreifende Denken aber, wie Brecht es versteht, versucht das Denken als ein Verhalten zu begreifen. Darin steckt eine doppelte, früher hätte man wohl gesagt, dialektische Bewegung. Denn zum einen soll das Denken wie ein Verhalten betrachtet werden, gestus habitus, und dafür benötigt es ein Denken, das seine Beobachtungen der Welt aus der Abstraktion befreit und sie zu konkreten Tatsachen macht. Das Denken wird zu einem Verhalten, wenn es hilft, das Denken als ein Verhalten beobachten zu können. Das ist sozusagen die Definition dann. Verstanden? Nochmal wiederum. Sie kennen die autopoetische Feedbackschleife von Erika Fischer-Lichte. Also Sie müssen schon mitmachen, sonst stellt sich das hier schwierig ein. Als Wahrheitsraum oder was auch immer. Also das Denken wird zu einem Verhalten, wenn es hilft, das Denken als ein Verhalten beobachten zu können. Jetzt nochmal Brecht-Sätze, sehr schön. Immer mal Ja sagen zwischenzeitlich oder Nein. Jetzt nochmal ein Sätzchen von Brecht, noch aus dem vorigen Zitat, noch eins nochmal zur Wiederholung. Sie vergessen leider, diese herrschenden Klassen, die Begeisterung, die selbstische Interessen auslösen können. Das ist eben genau ein Beispiel für eine solche Denkbewegung. Das abstrakte Gefühl der Begeisterung, das auf jedem Kunstevent hier in Berlin zu beobachten ist, wird aus seiner Gestalt einer animierten Partyerregung befreit und hinter dieser vermeintlich harmlosen oder allgemein lebendigen Umgangsform werden die Interessen erkannt. Die Begeisterung begeistert sich vor allem an dem Selbstgefühl der eigenen Potenz, Mitglied einer so besonderen Menschengruppe zu sein. Eigentümer solch besonderer Eigenschaften zu sein, verkörpert sich im Habitus des Kunstgenießers, der Ausdruck eines Kapitalisten ist, der sich seines Besitzes freut. Sein verfeinertes Geschmacksempfinden ist Ausweis seiner Zugehörigkeit und Legitimation für seine Privilegien. Wer die Abstraktion der Kunst nicht in Genuss zu übersetzen versteht, der lebt zu Recht mit billigen Kopien gegenständlicher Landschaften in ärmlichen Verhältnissen. Ein Denken, das diese Zusammenhänge erkennen kann und ein Mittel dafür findet, um sie öffentlich zu machen, sodass ein politisches Bewusstsein entsteht, wäre ein eingreifendes Denken. Das ist übrigens ja Bourdieu-Feinunterschiede, ist bekannt. Ne? Diese Stratifizierung der französischen Gesellschaft aufgrund der Kunst- und Geschmacksurteile. Sehr lesenswertes Buch. Zweiter Punkt. Insgesamt gibt es vier. Der Linkspopulismus, seine Geschichte, das ist jetzt ganz kurz. Als denkerische Traditionslinie für den Linkspopulismus gelten Antonio Gramsci, heute auch schon mehrfach erwähnt, und die Post. Ich dachte, das ist jetzt bekannt. Also, Antonio Gramsci, heute schon mehrfach erwähnt, und die Postmarxisten Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, die auch verheiratet waren. Skizzenhaft lässt sich diese Linie wie folgt nachzeichnen: Der organische Intellektuelle, das ist so eine, der organische Intellektuelle ist ja so ein Zauberwort bei Gramsci. Na gut, wir machen mal weiter, dann kommen wir schon noch drauf. Der organische Intellektuelle soll nach Gramsci im Stellungskrieg gegen die hegemoniale Macht wichtige Dienste leisten. So ein bisschen wie der spezifische Intellektuelle und das eingreifende Denken, darum sage ich das hier. Der Klassenkampf wird nicht mehr nur in der Fabrik zwischen den Fabrikherren und den Arbeitern ausgetragen, das ist jetzt auch 20er Jahre Italien, sondern in einem viel wesentlicheren Ausmaß in allen gesellschaftlichen Bereichen, in denen die Hegemonie einer bürgerlichen, das heißt kapitalistischen Logik herrscht. Der organische Intellektuelle ist bei diesem Kampf so wichtig, weil er quasi auf beiden Seiten der Front zu Hause ist. Er kennt die Kommunikationsspiele der Eigentümer, ihre Meinungen und Geschmacksurteile, ihre Gesetze und die Argumente ihrer Systematik. Er kennt, so würde man heute sagen, die Dispositive der Macht. Doch nutzt er dieses Wissen gerade nicht, um die Da wird schon das Licht abgeschaltet. Gott, Herr Heiner, wenn das nicht stimmt. Also er nutzt dieses Wissen und die Dispositive der Masochenmacht-Dispositiv, dass man weiß, wann hier zugeschlossen wird. Und wenn man das nicht weiß, dann ist man kein organischer Intellektueller. Also er kennt, so würde man heute sagen, die Dispositive der Macht. Doch nutzt er dieses Wissen nicht, um die Karriereleiter hinaufzusteigen, sondern er stellt sie derjenigen Klasse zur Verfügung, die gegen diese Hegemonie kämpfen will, weil sie von dieser Hegemonie ausgebeutet wird. Organisch nennt Gramsci diesen Intellektuellen, weil er das bürgerliche, entfremdete Wissen so umbauen kann, dass es nun den Interessen des Volkes, also popularen Interessen dient. Wir nähern uns dem Populismus. Jetzt kleiner Hinweis, Didier, wieder Lesehinweis für den Sommer. Didier Eribon hat in seinem jüngst auf Deutsch erschienenen Buch Rückkehr nach Reims dringend lesen, wer es noch nicht gelesen hat, die qualvolle und widersprüchliche Lebensgeschichte eines solchen organischen Intellektuellen, also anhand seiner selbst, für unsere Gegenwart beschrieben. Ein Zitat von Gramsci mag hingegen verdeutlichen, wie kompliziert und auch teilweise falsch seine Forderungen an die Intellektuellen gerade für unsere Zeit sind. Jetzt kommt nicht wieder die Nähe zum Rechtspopulismus. Das populäre, Zitat Gramsci aus den Gefängnisheften, das populäre Element fühlt und weiß, versteht aber nicht. Das intellektuelle Element weiß, aber es versteht nicht und kann insbesondere nicht immer fühlen. Wärmestrom. Der Fehler des Intellektuellen besteht darin, zu glauben, dass man ein Intellektueller sein kann und nicht nur ein Pedant, wenn man sich von Volk und Nation unterscheidet und löst, also die Menschen versteht, ohne ihre elementaren Leidenschaften zu teilen oder zu verstehen und ohne sie dialektisch mit den Gesetzen der Geschichte und einer erhabenen Weltauffassung zu verknüpfen. Also wir sehen, das ist eine ganz schön schwierige Sache. Bei den elementaren Leidenschaften des Volkes und der Nation fallen uns natürlich in Deutschland naturgemäß erstmal die faschistischen Triebkräfte Rassismus, Ressentiment, Sündenbocklogik ein. Hier gilt es also, einen Begriff des organischen Intellektuellen für unsere Zeit zu finden. Und das ist nicht so leicht. Deshalb jetzt Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Die könnte man, um hier so vorzufahren, als den Versuch einer Synthese verstehen von Gramscis Populismuskonzept, Karl Schmitts Unterscheidung von Freund und Feind als dem Wesen der Politik und der postmodernen Dekonstruktion von sozialen Systemen und der Sprache, in der sie formuliert werden. Also hier wird es deutlich komplizierter. Das klingt auf den ersten Blick ganz verlockend und ist sicherlich komplexer, als ich es jetzt hier in diesen 2,5 Stunden ausführen kann. Doch möchte ich den entscheidenden Einwand gegen diesen Versuch gleich mal vorwegnehmen, damit man an der Negation gleich merkt, wo eigentlich das Problem liegt. Der populistische Versuch von Laclau Mouffe besteht darin, einen Antagonismus in die Gesellschaft zu treiben, der auf die eine Seite das Volk stellt und auf die andere die Eliten. Das Volk soll hier aber keine biologische oder nationale Einheit sein, sondern eine Willensgemeinschaft im Schmidtschen Sinne. Zum Volk gehört, wer sich zu dem Antagonismus bekennt und sich auf die Seite des Volkes stellt. Der Vorteil eines solchen Populismus liegt auf der Hand für Gesellschaften, in denen eine kleine Oligarchie einer weitgehend rechtlosen Bevölkerung gegenübersteht. Dann hat dieser Populismus eine demokratisierende Funktion, weil er große Teile der Bevölkerung überhaupt erst zum Teil des Antagonismus macht. Für Länder hingegen wie Deutschland, die über ein extrem ausdifferenziertes deliberatives Prinzip von Demokratie verfügen, ist diese Technik wohl zu grobschlächtig. Zwar betonen Laclau, Mouffe immer, dass die Worte Freiheit, Anführer, Volk, Nation etc. als leere Signifikanten gemeint sind, das ist jetzt dieser poststrukturalistische Einfluss, dass sie also keinen direkten ontologischen Gehalt haben, doch für diese Absicherung gegen ihren Missbrauch in faschistischen Kontexten zu einer meiner Meinung nach unlösbaren Paradoxie. Denn entweder wird das Spiel der Dekonstruktion ernst betrieben, dann zerfallen eben genau diese Worte zu den Hüllen, in denen alles Mögliche verpackt werden kann, zum Beispiel auch die Inhalte eines rechten Denkens, oder der dekonstruktivistische Ansatz ist nur eine Absicherung gegen eine einfache Vereinnahmung durch die Rechten, dann helfen aber die so entleerten Begriffe auch nichts mehr für einen linken Populismus. Also entweder führt die Dekonstruktion ins unendliche Spiel der postmodernen Ambivalenz oder des Relativismus, wie es der Laclau-Schüler Oliver Machart in seinen sehr intelligenten, aber eben auch sehr praxisfernen Büchern immer wieder beschreibt. Es ist also überhaupt nicht mehr eingreifend. Oder der Dekonstruktivismus ist nicht ganz ernst gemeint. Er ist nur eine intellektuelle Abschreckung für die unterkomplexen Nazis. Dann kann man ihn aber auch nicht ernsthaft für eine linke Politik gebrauchen. So, das ist das Problem. Das Konzept des durch Populismus herbeigeführten Antagonismus, hinter dem sich große Teile der Bevölkerung zusammenfinden können, ist nach meiner Meinung für die ausdifferenzierten Industrie- und Postindustriegesellschaften untauglich. Es funktioniert allein am rechten Rand, wo die vereinfachenden emotionalen Impulse der Ausgrenzung von Immigranten, Asylbewerbern, Sozialschmarotzern und so weiter besorgte Bürger zu einer Gemeinschaft vereinigen. tatsächlichen Antagonismen in den entwickelten Industriegesellschaften sind so sehr verflüssigt und von der Kollaboration von postmoderner Theorie und neoliberaler Politik unsichtbar gemacht, dass es keinen naiven, direkten Weg gibt, sie öffentlich wirksam zu machen. Hier gilt dann das umgekehrte Marx-Diktum, dass nur vorindustrielle Gesellschaften für einen solchen Linkspopulismus überhaupt empfänglich sind, da sie die Eigentumsfrage über offensichtliche Ungleichverteilung von Land, Waffengewalt und Korruption erfahren. Die Klassenfrage ist hingegen in den entwickelten Gesellschaften des Kapitalismus, in denen ja überhaupt erst eine Aufhebung in den Sozialismus möglich sein soll, deutlich verworrener. Man könnte sogar behaupten, dass der entscheidende Trick, den der entwickelte Kapitalismus gefunden hat, um seine organische Veränderung zum Sozialismus aufzuhalten, darin besteht, das Bewusstsein der Klassen und ihrer Gegensätze so zu vernebeln, dass von hier gar keine Gefahr mehr droht. Jetzt kommt nochmal dieser Didier Eribon, beschreibt in einem seiner Bücher den Revolution Conservatrice, das habe ich auch nicht gelesen, aber das hat er sehr schön in einem Interview zusammengefasst, und zwar den Trick beschreibt er als eine Verschwörungstheorie. Ich lese das nur mal vor, weil es so lustig ist. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber es ist trotzdem eine schöne Anekdote. In den 80ern, schreibt Eribon, haben linke Neokonservative mit Investorengeld Konferenzen organisiert, Seminare gegeben und mediale Debatten angezettelt mit dem Ziel, die Grenze zwischen rechts und links zu verwischen. Das war eine konzertierte Kampagne. Sie wollten all das abschaffen, worauf sich linkes Denken gründet. Den Begriff der Klasse, die soziale Determination, die Ausbeutung der Arbeitskraft etc. Heute sehen wir, dass sie zum größten Teil erfolgreich waren. Die waren erfolgreich, aber ob es dann so war, wie er schreibt, weiß man nicht. Ich würde es etwas anders erklären. Lassen wir es als Pointe mal so stehen. Aber gemeint ist hier wohl eher das biopolitische Regime, das von Foucault und Co. in den 1970er Jahren analysiert wurde und das in dem epochalen Werk von Baltanski-Ciapello, Der neue Geist des Kapitalismus von 2003 oder 2004, für unsere Zeit offengelegt hat, in welche molekularen Zusammenhänge der Kapitalismus heute vorgedrungen ist. Nicht nur das Subjekt wird in der Ausbeutung entfremdet, sondern es wird als Subjekt überhaupt erst durch die Ausbeutung hervorgebracht. Damit ist die kapitalistische Logik von Profit und Konkurrenz in die Selbstbeschreibung von Subjektivität eingegangen. Das biopolitische Regime überwacht und übt dieses Menschsein permanent ein, ohne dass der archimedische Punkt dieser Herrschaft noch erkannt werden könnte. Mit einem Wort, der Antagonismus der Klassen ist in postmodernen Gesellschaften ins Subjekt eingesunken, bei gleichzeitiger immer größer werdendem Widerspruch von Kapital und Arbeit. Konkretes Beispiel, Agenda 2010 hat nicht nur den Arbeitsmarkt biopolitisch umgebaut, also alle müssen jetzt Unternehmer und ich AG und so weiter, sie hat, und das wurde fast vollständig übersehen in der öffentlichen Debatte, auch die Finanzindustrie dereguliert. Das ist fast Schlimmere. Diese Deregulierung durch eine rot-grüne Regierung war so tiefgreifend, dass deutsche Unternehmen 2 Jahre lang so gut wie keine Steuern mehr zahlen mussten. Mein Bruder, der Steuerberater, ist damals aus dem Freudentänzchen gar nicht mehr rausgekommen. Der 2 Jahre lang haben die Geld gescheffelt ohne Ende und sich gedacht, ach, das macht eine SPD-Regierung, wählen wir das nächste Mal vielleicht doch SPD. Gut, der ist wirklich ganz rechter Flügel der CDU, mein Bruder. Von hier aus führt der Weg dann gerade nicht zu den großen kriegerischen Metaphern des Klassenkampfes aus dem 19. Jahrhundert. Stattdessen müssen neue Metaphern, Beschreibungen, Bilder gefunden werden, die den ins Subjekt eingesunkenen Kapitalismus wieder sichtbar machen können. Die Ausbeutung findet im emotionalen und kognitiven Kapitalismus eben anders statt als im fordistischen oder Manchester-Kapitalismus. Das Problem ist heute, dass das Kapital nicht nur das Subjekt ausbeutet, sondern das Subjekt selbst schon wie ein Kapital organisiert ist. Und umgekehrt, das Kapital auf die gleichen Rechte von Selbstentfaltung pocht wie die Subjekte. Das ist der Gefängniszusammenhang, hätte Adorno gesagt. Wie das biopolitische und neoliberale Regime zu bekämpfen ist, ohne seine Errungenschaften der subjektiven Freiheiten zu verlieren, ist die Frage unserer Zeit. Eine Unterscheidung zwischen der Freiheit des Menschen, die eben keine Freiheit des Unternehmers seiner selbst ist, und der Freiheit des Kapitals, die eben nicht die grenzenlose Ausweitung des Wettbewerbs bedeutet, könnte da schon helfen. Das ist eine doppelte Unterscheidung, wie Sie gemerkt haben. Dritter Punkt, es geht flink voran. Ja, kommen Sie mit? Ja. Gut. Populismus heute. Der Vorwurf des Populismus wird gern und häufig erhoben, gerade in den letzten Monaten. Populistisch sind natürlich immer die anderen, wenn sie etwas sagen, das eine unmittelbare Zustimmung erfährt, aber der eigenen Meinung widerspricht. Eine solche Aussage wird als Populismus kritisiert, da sie populär ist, also randschmeißerisch an den gemeinen Geschmack des Volks. Zugleich ist diese Wirkung so ärgerlich, dass sie ja der eigenen Meinung widerspricht und damit vielleicht sogar erfolgreich ist. Gibt man sich mit diesem alltäglichen Gebrauch von Populismus nicht zufrieden, entdeckt man ein Feld von sehr unterschiedlichen Definitionen. Ein kurzer Abriss, der jetzt folgt, zeigt, wie unklar und widersprüchlich das aktuell inflationäre Sprechen über den Populismus eigentlich ist. In einer ersten, allgemein verbreiteten Bestimmung wird das Populistische mit bestimmten Inhalten verknüpft. Das ist schon mal sehr auffällig, dass man sozusagen eine eigentlich rhetorische Methode mit Inhalten verknüpft. In den letzten Jahren wurden dabei vier Themenfelder eingegrenzt, die als populistisch gelten. Erstens Demokratiemisstrauen und Elitenkritik, also da kommt Laclau Mouf rein. Zweitens Nationalismus und Antiglobalisierungshaltung. Drittens der Ruf nach einem starken Staat. Und viertens Emotionen wie Wut, Hass und Gewalt. Indem eine politische Meinung über ihren Inhalt als populistisch bewertet werden kann, eröffnet sie natürlich die Möglichkeit, jeweils die Meinung des Gegners damit zu disqualifizieren. Wer etwas gegen Eliten sagt, die Globalisierung kritisiert oder wütend auf die Ungerechtigkeiten der Welt ist, kann dann ohne weitere Auseinandersetzung mit seiner Meinung und seinen Argumenten als Populist abgetan werden. Genau dieser Automatismus ist in den aktuellen Debatten um die erstarkenden rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen zu beobachten. Wenn die AfD die Europolitik kritisiert, die Flüchtlingspolitik der Großen Koalition oder das egoistische Verhalten der Eliten, wird nicht über den Gehalt der Kritik berichtet oder diskutiert, sondern darüber, dass mit solchen einfachen Vorwürfen Stimmenfang gemacht werden soll. In einer solchen Abwehr durch das sich angegriffen fühlende Establishment stecken also zwei unterschiedliche Urteile. Zum einen wird jede Kritik am Bestehenden abgelenkt, die von einer rechtspopulistischen Position aus gemacht wird. Zum anderen wird den Menschen, die einer solchen Position zustimmen, ein Urteilsvermögen abgesprochen, da sie ja offensichtlich auf eine unterkomplexe Form der Kritik hereingefallen sind. Ein besonders sprechendes Beispiel, jetzt werde ich auch ein bisschen polemisch mal, liefert Jakob Augstein. Das ist ja mein Lieblingsfeind neuerdings. In seiner Spiegel-Online-Kolumne nach den Landtagswahlen im Frühjahr 2015, bei denen die AfD Rekordergebnisse eingefahren hat, wir erinnern uns alle, er schrieb unverblümt, das ist jetzt Originalzitat Spiegel-Online, Jakob Augstein: Manche Kommentatoren haben es der AfD angerechnet, dass sie Leute zur Wahl bewegt hat, die der Demokratie schon den Rücken gekehrt hatten. Beinahe 400.000 Nichtwähler hat die AfD mobilisiert. Toll! 400.000 Leute, die ihre Stimme früher gar nicht abgegeben haben und jetzt einer rassistischen Partei. Wo liegt der Fortschritt für die Demokratie? Die Antwort ist so einfach, dass man weniger über sie nachdenken muss, als über das gut gehütete Geheimnis im Demokratieverhältnis, Verständnis wohl der deutschen Elite. Die Antwort ist natürlich, wenn Demokratie bedeutet, dass die Mehrheit der Bevölkerung über die politische Richtung entscheiden soll, diese Entscheidung umso qualifizierter ist, je mehr Menschen an ihr teilnehmen, auch solche, die einem vielleicht nicht passen. Wenn sich nun jemand öffentlich darüber beklagt, dass aber auch die falschen Leute mit einer falschen Meinung wählen dürfen, dann outet er sich ganz klar als Antidemokrat. Und wenn diese Meinung aus der Position einer sehr privilegierten Elite heraus getätigt wird, wie beim Autor Jakob Augstein, dann hat er dem Geheimnis seiner Klasse einen ziemlichen Bärendienst erwiesen. Denn, wir erinnern uns alle, Jakob Augstein ist der alleinige Vertreter der Erben von Rudolf Augstein. Sein Erbe beläuft sich nach Angaben im Internet auf ca. 160 Millionen Euro. Und sein Anteil beim Spiegel beträgt 22%. Wenn aus einem solchen Klassenbewusstsein der Superreichen nun die Wählerstimmen von 400.000 Menschen, die nun wieder zur Wahl gehen, verdammt werden, dann sollte endlich mal bei der Linkspartei die Alarmglocke schrillen. Hinter dem Tarnnamen seiner Kolumne im Zweifel links verbirgt sich die aktuellste Ausgestaltung des Klassenkampfs von oben gegen unten. Würde man sich auf die Polemik dieser Kolumne einlassen, dann könnte man nur antworten, im Zweifel wärest du vielleicht links, aber da du im Besitz des Spiegel und einer ganzen Menge Geld bist, wird dein Zweifel wohl niemals existenziell, sondern er bleibt ein sentimentales Gefühl, da sind wir wieder bei Brecht, dass es sich moralisch eben besser anfühlt, ein zweifelnder Linker zu sein. Außerdem ist es im Milieu von Berlin-Mitte ungleich attraktiver, links zu sein als rechts. Oder wie Chris Derkan, das hat der Jakob auch schon zitiert, designierte Nachfolger von Kantastorf, unlängst formulierte: Protest is our brand. Der Radical Chic der Superreichen lässt grüßen. Also müsste man Jakob Augstein noch weiter antworten, um diese Vereinnahmung mal endgültig zu enttarnen. Da dein Zweifel nicht zu den Millionen passt, bist du im Besitz einer Wahrheit, die sich die raffinierteste Form gesucht hat, um links zu erscheinen, weil es irgendwie hipper ist und man damit zugleich die Interessen der Besitzenden durchsetzen kann. Wir sind total für eine offene Gesellschaft, solange die Erbschaftssteuer bei Unternehmen so ein dickes Geschenk für uns bleibt wie bisher. Jakob Augstein, dickster Profiteur davon. Wir sind total für Flüchtlinge, solange die qualifizierten Arbeitskräfte zu uns kommen und um die anderen kann sich der Sozialstaat kümmern. Und die schwarze Null bleibt natürlich heilig. Dieses Geheimnis der Eliten findet man, beginnt man mal darauf zu achten, ziemlich oft und meistens so gut getarnt wie bei Herrn Augstein. Wenn also Kritik an den Interessen der Reichen als populistisch abgetan werden kann, haben die Reichen eine ziemlich gute Strategie gefunden, um mit solcher Kritik umzugehen. Das Gleiche gilt für alle Kritik an Globalisierung, Europolitik, TTIP, Migration, Arbeitsmarkt und so weiter und so weiter. Auch hier gilt die einfache Frage, wer profitiert eigentlich immer davon? Und die Antwort ist eben nicht so kompliziert, wie manche es dann immer gerne hätten. Es profitiert zuerst einmal das Kapital und seine Eigentümer und es profitieren die Menschen, die über eine gute Ausbildung verfügen, sodass sie im globalen Arbeitsmarkt begehrt sind. Alle anderen, die weniger qualifizierten und die Nicht-Kapitalisten, sind erstmal die Verlierer, da sie dadurch in eine noch viel größere Unsicherheit versetzt werden, als es der Kapitalismus ohnehin schon getan hat. Ihr Arbeitsmarkt ist nun global und ihre geringere Fähigkeit, sich hier durch Qualifikation behaupten zu können, wird zur existenziellen Bedrohung. Doch es gibt noch eine andere Bestimmung von Populismus, die sie diese praktische Waffe unbrauchbar machen könnte. Jan Werner Müller, Politikwissenschaftler, argumentiert seit einiger Zeit für eine Kritik des Populismus, die nicht nur auf den Inhalt der Äußerung abzielt, sondern auf ihre Begründung. Seine Definition ist so einfach wie nachvollziehbar. Eine Aussage ist populistisch, wenn sie für sich eine Wahrheit beansprucht, die weder demokratisch noch wissenschaftlich legitimiert ist, sondern in einem Volkswillen begründet wird, der weder überprüft noch bewiesen werden kann. Der Volkswille ist eine ungreifbare Letztversicherung, die der Populist für sich in Anspruch nimmt, ohne dass er sie beweisen kann. Damit nimmt er seine Aussage aus dem Meinungsaustausch der politischen Öffentlichkeit ebenso heraus wie aus dem wissenschaftlichen Diskurs. Er reklamiert stattdessen eine Wahrheit für sich, die nur derjenige erkennt, der den Willen des Volkes wahrnehmen kann, also berühmte Führergestalt. Der Populist behauptet für sich eine Wahrheit, die jenseits der beiden Wahrheitsformen der bürgerlichen Öffentlichkeit liegt. Da diese Wahrheit weder durch Mehrheiten noch Wissenschaft bewiesen werden kann, ist sie auch nicht durch Argumente oder Beweise zu widerlegen. Sie gilt absolut, solange man an einen wahren Volkswillen glaubt, der von Einzelnen, Donald Trump, erkannt und dann verkörpert werden kann. Mit einem solchen methodischen Begriff von Populismus lassen sich Aussagen deutlich besser und inhaltlich neutraler auf ihren Gehalt hin untersuchen. Eine Kritik zum Beispiel am Euro kann dann populistisch sein, wenn sie einen behaupteten Volkswillen vertritt, oder sie kann eine legitime politische Meinung sein, die diskutiert werden muss, egal ob sie den herrschenden Interessen passt oder nicht. Schaut man mit dieser Methode wiederum auf die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung, so ist sie überraschend eindeutig populistisch. Die Bundeskanzlerin hat ihre Austeritätspolitik als alternativlos bezeichnet, marktkonforme Demokratie. Die Folgen in Europa sind drastisch und dauern bis heute. Verarmung der südlichen Euro-Länder, hohe Arbeitslosigkeit, Altersarmut, zusammenbrechende Gesundheitssysteme und so weiter. Dennoch wurde diese Politik gegen den ausdrücklichen Willen und gegen die Interessen dieser Länder durchgesetzt. Volksabstimmung Griechenland. Denn begründet wurde sie mit einer höheren Vernunft als der einer demokratischen Mehrheit. Diese höhere Vernunft heißt in diesem Fall aber nicht Volkswille, sondern Marktlogik. Diese höhere Vernunft gebietet eine Beschränkung der sozialen Umverteilung des Reichtums, damit sich das befreite Kapital jetzt endlich unbegrenzt entfalten kann. Der Glaube an die Marktlogik ist von der gleichen Irrationalität wie der Glaube an einen Volkswillen. Und eine politische Meinung, die sich mit dieser Letztbegründung versieht, um gegen alle demokratischen Widerstände ihr Ziel durchzusetzen, folgt der Logik des Populismus, nach der Definition von Müller. Sie argumentiert mit einer Wahrheitsinstanz, die weder wissenschaftlich noch durch Mehrheiten produziert worden ist, sondern allein auf einem Glauben an eine Wahrheit im Jenseits der Demokratie beruht. Dieser Populismus einer Politik der Alternativlosigkeit hat sich in Europa durchgesetzt, da er mit der Macht Deutschlands gepaart die globale Agenda des Neoliberalismus weiterführt. Den Populismus, der absoluten Wahrheit des Marktes folgt, könnte man eben versuchsweise einen ökonomischen oder liberalen Populismus nennen. Wenn nun Kritik an dem liberalen Populismus als populistisch abgetan werden kann, so zeigt das, wie das politische Denken in Europa inzwischen von dem neoliberalen Menschenbild geformt ist. Die Menschen haben nicht nur ihre eigenen Interessen als Nichtkapitalisten vergessen, sondern sie lassen sich ihren öffentlichen Protest noch dadurch disqualifizieren, dass er von den Eliten als populistisch gebrandmarkt wird. So betonieren die bürgerliche Mitte und die Eliten ihren Besitzstand an symbolischem und realem Kapital gegen die Angriffe von den Rändern der Gesellschaft. Dieses Muster wird in jeder normalen Nachrichtensendung eingeübt, wenn die AfD mit dem Epitheton rechtspopulistisch oder Podemos in Spanien, Syriza in Griechenland als linkspopulistisch bezeichnet wird. Kämen in den Nachrichtenredaktionen wohl jemand auf den Gedanken, jedes Mal, wenn der Name einer anderen Partei genannt wird, die Grünen zum Beispiel als Partei der Besserverdienenden, die CDU als machtorientierte Partei und die SPD als desorientierte Partei zu bezeichnen? Ich habe es noch nicht gehört. Folgt man der Populismusdefinition von Müller, so steht ganz vorne im Populismus-Ranking die Politik der CDU-Bundeskanzlerin. Ihre betont sachliche Sprache, in der jedes Pathos so fleißig vermieden wird, führt zu einem öffentlichen Sprechen, das eher einschläfert als mitreißt. Dass diese Fassade von betont kühler Argumentation ein Populismus der Postmoderne ist, fiel bisher nur den wenigsten Beobachtern auf. Viel zu froh war man über eine sachliche Frau im Politikgeschäft, das von bulligen Männern und strategischen Emotionen bestimmt wird. Lässt man sich aber nicht von der sachlichen Fassade täuschen und schaut auf die realen Folgen und Intentionen der so harmlos kommunizierten Politik, dann erscheint die kühle Kanzlerin als eiserne Lady à la Margaret Thatcher. Was lange wie eine Politik ohne Agenda aussah, entpuppt sich nach 10 Jahren als zeitgemäße Form, neoliberale Interessen durchzusetzen. Denn anders als in Großbritannien der 1980er Jahre sind in Deutschland keine aufsässigen Gewerkschaften zu entmachten, sondern die Gesellschaft als Ganzes muss fit gemacht werden für den globalen Markt. Die Stellschrauben eines solchen Umbaus liegen nicht mehr bei den großen sozialen Kräften und Institutionen, sondern in der geistigen und emotionalen Einstellung jedes Einzelnen zu seinem Leben und vor allem zu seiner Arbeitskraft. Statt einiger großer und heftiger Konfliktlinien besteht das postmoderne neoliberale Feld aus so vielen Chancen und Risiken, wie es Einwohner gibt. Diese zu kontrollieren, ohne dass sie das als Kontrolle empfinden, diese zu regieren, ohne dass sie die Macht spüren, diese zu lenken, ohne dass sie sich manipuliert vorkommen, ist das Geheimnis postmoderner Politik, also Postdemokratie, Gouvernementalität und so weiter und so weiter. Liberaler Populismus heute heißt, auf dieser Klaviatur so spielen zu können, dass die Instrumente der Macht, ihre Sprache, ihre Technik und ihre Absicht vollständig unsichtbar bleiben. Populismus heute heißt, einen öffentlichen Ausdruck für die Herrschaft zu finden, sodass die Regierten sich nicht regiert fühlen. Und was würde dieser Täuschung besser entsprechen als der merkelsche Gestus der sachlichen Alternativlosigkeit? Ihr Wollen verschwindet hinter der objektiven Argumentation und ihre Gegner werden automatisch ideologisch verdächtig, da sie eine alternative Meinung behaupten zur objektiv begründeten besten Möglichkeit. Da Merkel ohne erkennbare Interessen agiert, kann sie die biopolitischen Interessen des Neoliberalismus perfekt durchsetzen. Letztes Kapitel. Ist nicht mehr so viel. Anhand eines Beispiels aus der aktuellen politischen Debatte kann der Vorteil der methodischen Definition von Populismus nochmal gezeigt werden. Durch das Erstarken der politischen Ränder haben sich die Parteien der Mitte einige neue Argumente im Zusammentreffen vor allem mit Vertretern der AfD überlegt. Eine dieser Formeln will auf die Ursache der Politikverdrossenheit der Wähler damit reagieren, dass sie nun die Schwierigkeit des Problems besonders betont, um dann sagen zu können, dass auch die Politiker hierauf keine Antwort haben. Man will also den einfachen Lösungen der radikalen Parteien den Gestus der Nachdenklichkeit und eigenen Ratlosigkeit entgegensetzen. Hat man einmal diese Rolle für sich etabliert, so kann man aus der Hamlet-Position heraus leicht alle Versuche, die dennoch eine Lösung vorschlagen, als populistisch brandmarken. Man selbst sitzt währenddessen als personifizierter Beweis für die Komplexität des Problems da. Und wenn selbst ein so nachdenklicher und darum guter Politiker oder gute Politikerin keine Lösung weiß, ist ja wohl bewiesen, dass eine jede Lösung populistisch sein muss. Am Beispiel der Debatte um Altersarmut und die Finanzierung der Rentenversicherung jetzt im Frühjahr 2016 konnte man dieses Spiel sehr schön beobachten. Die regierenden Parteien stellen fest, völlig überrascht und zum x-ten Mal, dass es zusehends Probleme im Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern gibt. Der demografische Wandel wird dann als letztgültiges Argument vorgebracht, dass die Renten gekürzt werden müssen und die Menschen am besten privat vorsorgen, am besten beim Freund von Schröder, Herrn Maschmeyer. Wer sich auf dieses wackelige System verlässt, ist ab jetzt selber schuld. Der Trick an dieser Argumentation besteht ganz einfach darin, dass der demografische Wandel eine Tatsache ist, die niemand bezweifeln kann. Die Folge daraus ist jedoch pure ideologische Behauptung. Denn das Rentensystem, das für diese Tatsache keine Lösung findet, ist ein System, das für eine solche gesellschaftliche Entwicklung auch gar nicht erfunden worden ist. Es ging im 19. Jahrhundert von einer wachsenden oder zumindest konstanten Bevölkerung aus, deren Lebenserwartung nur wenige Jahre über dem Renteneintrittsalter lag. Die Lösung aus einer veränderten Bevölkerung, längeres Leben, weniger Kinder, besteht nun in der Ideologie des Neoliberalismus nicht darin, das System für die neue Gesellschaft umzubauen, sondern die entstehenden Probleme durch Einsparungen bei den solidarischen Leistungen der gesetzlichen Rente und der Aufforderung zur privaten Vorsorge zu beheben. Eine andere Antwort darauf wäre vergleichsweise einfach. Sie hätte jedoch einen Umbau des Sozialvertrags in der Gesellschaft zur Folge, der den herrschenden Eigentumsverhältnissen widerspricht. Bisher finanzieren allein die Arbeitslöhne und der entsprechende Beitrag der Unternehmen die Renten. Dass inzwischen immer mehr Rendite nicht durch Lohnarbeit, sondern durch Erträge an den Kapitalmärkten erwirtschaftet wird, findet in diesem Verhältnis keinen Niederschlag. 1% versus 99. Würde man nicht nur die Löhne, sondern auch die Kapitalrendite an der Finanzierung beteiligen, würden die Sozialbeiträge drastisch sinken, die Solidargemeinschaft könnte wieder gerecht auf allen Schultern in der Gesellschaft ruhen. Der Vorwurf, mit dem dieser Vorschlag abgewiesen wird, ist klar, reiner Populismus. Würde man die methodische Definition des Populismus anwenden, so wäre dieser Vorwurf unhaltbar und die Linkspartei hätte den ein wenig aggressiver vortragen können. Dass der Populismusvorwurf trotzdem so automatisch erfolgt, hat seinen Grund darin, dass die Regierungsparteien den Angriff gegen das System darin erkennen und zugleich die Gefahr wittern, da der Vorschlag einfach und plausibel ist, dass er womöglich eine Mehrheit finden könnte. Die Folge wäre eine Entlastung der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung, eine Belastung eines sehr kleinen, sehr wohlhabenden Teils. Kommt also nicht doch aus einer Position, die für sich eine Wahrheit in Anspruch nimmt, die nicht weiter zu hinterfragen ist? Wenn man die Interessen der Menschen, die nicht von Kapitaleinkünften leben, ernst nimmt, so vertritt man die Interessen des Volkes gegen die Herrschenden. Der Trick des Populismusvorwurfs besteht nun darin, die einfache Lösung mit dem Ruch des Randschmeißerischen an die niederen Begehrlichkeiten des Volkes zu verquicken. Was so einleuchtend klingt, ist als Lösung für ein Problem untauglich, das die herrschende Klasse als so komplex darstellt, um gerade diese einfache Lösung nicht machen zu müssen. Wie anders sollte man auch bei dieser Ausgangslage einer drohenden Mehrheit entgegentreten, als dass man ihre Meinung als unqualifiziert und darum populistisch abwehrt? Als zusätzliche Erleichterung für die Interessen des Kapitals ist in jüngster Zeit die AfD hinzugekommen, die gerne einfache Lösungen propagiert, deren Gehalt aber eben nicht aus einer sozialistischen Logik resultiert, sondern aus der rassistischen Sündenbock-Methode. Der Populismusvorwurf ist hier also anders begründet, als er gegen die konkreten Lösungen der Linken zu begründen ist. Der Gewinn für die etablierten Parteien besteht hier jedoch gerade darin, diese beiden Richtungen immer strategisch zu vermengen, sodass die berechtigte Abwehr von Sündenbock-Lösungen der AfD auf alle Vorschläge ausgeweitet werden kann, die die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit stellen. Um einen linken Populismus hervorzubringen, müsste also als erstes mal die Angst vor der Stigmatisierung als Populist bekämpft werden. Die herrschenden Parteien haben es geschafft, diesen Vorwurf zu einer moralischen Waffe zu machen, mit der sie alle anderen Meinungen pauschal abwerten können, ohne auf ein einziges Argument eingehen zu müssen. Hierin den wahren liberalen Populismus zu erkennen, statt sich davon lähmen zu lassen, könnte mal ein erster Schritt sein. Doch auch diesem Weg zu einer linken Politik tritt eine weitere Definition von Populismus entgegen. Diese bestimmt ihn als Bewegung, die zwischen dem Volk und den Eliten polarisiere. Also das ist nochmal eine Steigerung von Laclau und Mouffe. Dieser Vorschlag, der vor allem auf die Laclauer Begriff zurückgeht, wird in der deliberativen Demokratie als besonders gefährlich bewertet, da er das verborgene demokratische Paradox aktiviert. Das demokratische Paradox ist wie folgt: Jede Demokratie löst den Widerspruch zwischen der Kontinuität des Staates und der Möglichkeit, dass eine Mehrheit auch die Auflösung des Staates beschließen könnte, durch unterschiedliche Gewichtungen der Volksmacht. In den repräsentativen Demokratien Mitteleuropas sind die Durchgriffsrechte des Demos und allen Fragen, die die Souveränität des Staates betreffen, sehr stark eingeschränkt, bis hin dazu, dass sie vollständig verboten sind. Das betrifft zum Beispiel die Wiedereinführung der Todesstrafe, zum Glück, in der Türkei sehen wir, was passiert, wenn das nicht ist, Auflösung des Staates oder Änderung der Verfassung. Das deutsche Grundgesetz hat aus den Erfahrungen der faschistischen Diktatur, die immerhin durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist, weitreichende Absicherungen gegen den Einfluss des Volkes errichtet. Wird nun Populismus als strategische Aufladung dieses Widerspruchs zwischen Volk und Eliten begriffen, so schlägt sich die Definition eindeutig auf die Seite der Eliten oder mit anderen Worten, sie schlägt sich auf die Seite des Staates und seine Fortbestehen. Sein Fortbestehen muss gegen die Wankelmütigkeit des Volkes geschützt werden. Die Möglichkeit, dass eine Mehrheit die Abschaffung der Macht der Mehrheit herbeiführen kann, ist nach dem 20. Jahrhundert eine so angstvolle Erinnerung, dass lieber die Rechte des Volkes eingeschränkt werden, als die Tür zu einer antidemokratischen Veränderung zu öffnen. Das ist verständlich und historisch die richtige Wahl. Doch 70 Jahre nach dem Ende der Diktatur in Deutschland sollte zumindest die Frage erlaubt sein, ob die von Demokratie weitestgehend verschonte Macht des Staates nicht inzwischen ein Eigenleben entwickelt hat, das nicht nur auf ein antidemokratisches Volk, sondern auf jeden Ruf nach Beteiligung allergisch reagiert. Warum eine Volksabstimmung zum Beispiel über die Einführung des Euro oder die Verfassung der Europäischen Union noch immer tabuisiert sind, kann nur noch durch ein Misstrauen der Regierenden gegenüber der Zurechnungsfähigkeit der Menschen erklärt werden. Und wenn dann eine Abstimmung wie zum Beispiel in Irland gegen die Europäische Verfassung, entscheidet, wird sofort das ganze Verfahren in Frage gestellt, beziehungsweise die Wahlen wurden so lange wiederholt, bis das Ergebnis stimmt, dann irgendwann dreimal, glaube ich, wiederholt. Beim Brexit sind die Rufe nach einer nochmaligen Wahl gerade auch aus Brüssel zu hören. Denn die Erklärung für das falsche Ergebnis liegt schnell auf der Hand. Populisten haben die Menschen manipuliert. Und in Wirklichkeit wurde gar nicht über die EU abgestimmt, sondern über etwas völlig anderes. Und außerdem ist das Vertragswerk der EU auch viel zu kompliziert, als dass es jemand überhaupt gelesen, geschweige denn verstanden haben könnte. Aus der Sicht der Regierenden wird die demokratische Abstimmung immer mehr zu einer ärgerlichen Verzögerung und die Gefahr wächst, dass das Ergebnis nicht der alternativlos richtigen Entscheidung der Postpolitiker folgt. Das Paradox zwischen Regeln, über die die Mehrheit nicht abstimmen dürfen, da sie einen Schutz der Minderheit darstellen oder die Organisation des Zusammenlebens gewähren soll, wer würde schon gerne auf der Autobahn eine Abstimmung darüber machen, wie schnell man fahren darf, und den Bereichen, die dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, wurden immer weiter auf die Seite der Regierungsmacht verschoben. Parallel, und jetzt ist das eigentlich Interessante daran, parallel zu dieser Verschiebung setzte sich die unsichtbare Ideologie des Neoliberalismus durch, die genau ihre ökonomischen Durchgriffsrechte an Wahlen vorbei benötigt, da an die Stelle der Abstimmung des Demos die Logik des Marktes treten soll. So arbeiten die Interessen aus Politik und Wirtschaft auf einer schwer erkennbaren Ebene harmonisch zusammen. Die Folgen für die Menschen, die als Arbeitnehmer ihr Leben bestreiten müssen, sind schleichend, aber inzwischen für alle sehr spürbar. Schrumpfende Einkommen, sinken, Prekarität, Altersarmut und so weiter und so weiter. Doch wohin mit der Einsicht, dass Globalisierung zu einem Totschlagargument im täglichen Arbeitskampf geworden ist? Wahlen nichts ändern und die einzelne Stimme sich kein Gehör verschaffen kann. Also es gibt kein Zurück, was wir heute ja auch schon mehrfach gehört haben. Es geht immer nur weiter. Dieser Fortschrittsbegriff ist ja völlig okkupiert worden, sozusagen von der neoliberalen Logik. Weiter heißt ja immer nur immer weiter deregulieren. Wie soll sich daraus eine politische Kraft bilden, wenn schon der Antrieb dazu im Keim als populistischer Irrweg diffamiert wird? Alle Themen, die hier auftauchen, sind von der ersten Definition inhaltlich als populistisch entlarvt. Die zweite Welle der Diffamierung behauptet dann, alles sei viel zu kompliziert, als dass der normale Mensch dazu überhaupt eine berechtigte Meinung haben könnte. Und die dritte besteht schließlich darin, dass der Widerspruch von Herrschen und Beherrschten als populistisch und total gefährlich verdammt wird. Allein die methodische Bestimmung des Populismus von dem Herrn Müller, die ihn als totalitäres Sprechen aus einer alternativlosen Führerschaft heraus begreift, schafft eine Unterscheidung, die nicht alle Möglichkeiten, Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu üben, diffamiert. Denn diese methodische Unterscheidung trennt gerade genau zwischen einer Kritik, die aus einer ausschließenden Volksbehauptung oder einer alternativlosen Politik folgt, und einem Standpunkt, der aus einer sozialen politischen Analyse folgt. Dass die drei anderen Definitionen so ungenau und munter weiterverwendet werden, dient allein dem Kampf der oberen Klasse gegen jede Art von Veränderung. Gestern noch ein Großartikel in der FAZ, der genau diesen Mischmasch, den ich gerade vorgetragen habe, in absoluter klassenkämpferischer Überzeugung der herrschenden Klasse der FAZ-Leser vorgetragen hat. Noch einmal zusammengefasst in zwei Sätzen. Der Unmut der prekär lebenden Menschen richtet sich beim Rechtspopulismus gegen den falschen Gegner, und der tatsächliche Urheber der Ungleichheit kann im Windschatten dieser falschen Gefechte ungehindert weitermachen. Die Verteidigung des Liberalismus hat in dieser Welt das Bürgertum übernommen, das den Unterschied zwischen den subjektiven Freiheiten und den biopolitischen Forderungen des emotionalen und kognitiven Kapitalismus aber nicht erkennt. Es verteidigt damit immer auch den Neoliberalismus. Es braucht also die organischen oder spezifischen Intellektuellen, die ihre Arbeit als eingreifendes Denken entwickeln, um diese unheilvolle Verbindung, die sich ja gestisch und habituell komplett inkarniert hat, unheilvolle Verbindung zu bekämpfen. Dankeschön. Wir schaffen es. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussionsbeiträge. Ich kann auch wieder das Mikrofon hier bemühen. Und Und zweite Frage. Die zweite Frage ist eher ein theoretisches Problem, was ich sehe, aber vielleicht ist es auch gar nicht da, wenn Sie da Bourdieu bemühen. Und zwar haben Sie an einer Stelle, das war auch der zweite Teil, davon gesprochen, dass die Idee von Subjektivität, die aus sich unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen etwas machen kann, eigentlich auch eine falsche Vorstellung ist, weil es eigentlich umgekehrt ist, dass Subjektivität erst innerhalb kapitalistischer Produktionsverhältnisse entsteht. Und das finde ich doch vor allem im Verhältnis zum Habitus, also die sozusagen der Versuch des Begriffs Praxis und Struktur oder Handlung und Struktur zu vereinen, ist das dann so einfach, dass man einfach sagen kann, einfach gesprochen, Subjektivität ist einfach nur deterministisch aufzufassen. Das hatte ich an einer Stelle rausgehört. Oder ist es nicht tatsächlich so ein Mischungsverhältnis zwischen, wir haben es ganz am Anfang auch gesagt, zu Praxis, Willen eventuell und Struktur? Ja, also das mit den Metaphern, das ist natürlich wirklich die Aufgabe der Kunst. Ich habe ja nur als kleines Appetizer diesen liberalen Populismus oder ökonomischen Populismus mir mal ausgedacht. Den gibt es ja so gar nicht als Begriff. Und ich glaube, es würde, also Wolfgang Streeck hat mal ein anderes schönes Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, wenn man endlich mal aufhören würde, von Schulden zu sprechen, sondern vom Kapital der Reichen, würde das extrem was verändern in der Debatte, weil dann müssten die Griechen plötzlich nicht mehr ihre Schulden bedienen, sondern sie müssten ihren Reichen das Geld zurückbezahlen und schon wäre emotional eine völlig andere Aussage getroffen. Und wenn ich von Angela Merkel immer als jetzt als liberale Populistin sprechen würde, nehmen wir mal an, in den Tagesthemen würde mal angekündigt, da ist Frauke Petri Rechtspopulistin, spricht mit der liberalen Populistin Angela Merkel, dann würde man sofort ganz anders auf die Sache gucken und denken, ach guck mal an, das ist ja auch nur eine politische Masche, die dort gefahren wird, die hat sich nur selber so unsichtbar gemacht, das ist das, was ich mit Eingreifen und Brecht sagt, das Denken ist ein Verhalten und das, was Frau Merkel tut, ist auch ein politisches Verhalten. Die ist nicht einfach eine nette Frau von der Ostseeküste, die mal so ein bisschen mit Charme sozusagen oder mit so einer gewissen stoischen Fischermentalität irgendwie Weltpolitik macht. Nein, das ist eine Strategie. Ist ja hochintelligent. Und die Strategie ist aber so clever, dass kein Mensch die als Strategie erkennt. Und deshalb meine ich, das wäre zum Beispiel eine Aufgabe von eingreifendem Denken, Schrägstrich Kunst, diese unsichtbare Fassade, also früher hätte man gesagt Charaktermaske, die sich quasi unsichtbar gemacht hat, plötzlich wieder sichtbar zu machen, um zu sehen, na Moment mal, wir haben da auch eine Margaret Thatcher. Das war das eine. Und das andere, das haben Sie jetzt, das ist mit der Kürze, natürlich ist das ein ganz komplizierter Zusammenhang zwischen dem Immerwährenden des Habitus und dem sich aktuell nur in der Situation realisierenden. Und das gilt aber nicht nur für den Kapitalismus. Also der Habitus, das ist ja, Bourdieu hat ja ganz viele, kommt ja letztlich aus einer Ethnologie, hat ja ganz viele Untersuchungen sozusagen in diesen Kabylenstämmen, also irgendwelchen seltsamen Völkern jenseits der mitteleuropäischen Zivilisation sozusagen vorgenommen, daraus dieses Habituskonzept erstmal entwickelt. Das hat gar nichts mit Kapitalismus zu tun, das ist quasi immer so bei Sozialisierung, laut Bourdieu. Ja, vielen Dank. Das war sehr viel und sehr schnell, deswegen weiß ich nicht, wie alles richtig verstanden habe. Deswegen die Notizen auch sehr verwirrt. Oder sehr schnell, ich musste sehr schnell schreiben, zwischen Buchstaben, um überhaupt irgendeine Chance zu verstehen, worum es hier geht. Ich habe mehrere Punkte, die ich da jetzt auch ein bisschen konfus und schnell zurückgeben. Der erste Punkt ist, wo ich noch total mitgehe, was ich selber verstehen kann, ist das Problem mit dem Klassenhass, das Sie quasi ansprechen. Und ich komme leider aus Österreich und ich habe da auch schon sehr viel Erfahrung gemacht mit Populismus. Und ich habe da auch gerade auch nach den letzten Präsidentschaftswahlen auch mitbekommen, wie stark dann auch aus einer linksliberalen Ecke, noch nicht mal der linksliberalen Ecke heraus, und sehr stark eben die Dummheit und unkultiviert und so weiter der Wähler kritisiert wurde und so weiter. Das ist natürlich ein riesiges Problem und das ändert die Situation auch nicht. Ich würde jetzt wieder ein Brecht-Zitat verwenden, weil es vorher rauskam, ich Brecht ganz gerne mag und ich glaube, dass Brecht auch für die Populismusgeschichte vielleicht was Spannendes zu sagen hat. Und er verwendet jetzt auch diesen Volksbegriff, den ich jetzt selbst nicht verwenden würde, wo ich jetzt auch mal, das macht wirklich ein sehr leichtes Fass auf. Brecht sagt, dem Volk aufs Maul schauen heißt nicht, ihm auf den Mund zu reden. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die im Moment sehr, sehr wichtig ist und eben gerade wichtig ist, wenn man über sowas wie Populismus nachdenken möchte. Was ich extrem problematisch finde, ist der Zugang zur Demokratie, den Sie verwenden, weil meines Erachtens, also man muss natürlich immer auch vor Augen haben, dass Faschismus Demokratie braucht, um in die Macht zu kommen, und sehr schnell auf die Demokratie dann über Bord werfen kann. Und von daher gibt es natürlich auch Gründe, warum diese ganzen Rechtspolitiker im Moment auf die Demokratie setzen, auf Volksbefragung, Volksentscheide und so weiter. Und Sie haben ja vorhin gleich am Anfang gesagt, ich schreibe schon die Notizen ab, dass ja auch neben der Pilotin Hofi auch Schmidt zum Beispiel eine Rolle spielt in diesen ganzen Diskursen. Und da denke ich auch, dass da einfach eine gewisse Vorsicht geboten wäre, bevor man sich dazu sehr damit irgendwie. Ja. Mit der Kritik am Neoliberalismus, da habe ich jetzt gesagt, das ist eher ein Statement, dass ich einfach sage, dass die Neoliberalismuskritik, die wichtig ist und essentiell ist, auch antifaschistisch bleiben muss. Und wenn das nicht ist, haben wir auch ein Problem mit dieser Kritik. Und dann haben wir auch ganz schnell Parallelen zu Ansätzen von der Kapitalismuskritik, die auch nicht neu ist. Und wo ich auch wieder das Kein zurück betonen würde. Und bei dem Kein zurück war mir noch wichtig, weil Sie haben das jetzt in dem Kontext verwendet, in dem es darum ging, dass so immer schneller, immer mehr Globalisierung, immer mehr Neoliberalismus und so weiter, also dass es Kein zurückgelegt wurde. Und ich möchte aber klarstellen, dass es auch Kein zurück geben kann, dass eben auch gerade darin besteht, eine Idee von Moderne zu claimen und wieder zu beanspruchen, in der es eben nicht darum geht, dass eben genau diese Form von Fortschritt und Moderne und so weiter eben auch etwas ist, was ganz klar vom Neoliberalismus entwendet wurde und damit gekapert wurde. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man hier eine Unterscheidung trifft. Siebter Punkt. War noch ein Hinweis. Also ich fand es sehr spannend, dass wir darauf hingewiesen haben. Ich glaube, dass Timothy Brain eine ähnliche Kritik an der Postmoderne macht, die vielleicht einen Schritt weiter geht und vielleicht nicht so sehr Verschwörungstheorie neigt, sondern vielleicht eher auch wirklich sehr, sehr kritisch anhand von Texten, Proposen und so weiter nachzeichnet, inwiefern dieser sich sehr klar auf die Seite der Macht stellt. Das ist etwas, was ich auch mal klarstellen möchte, dass das kein Ansatz ist, nämlich jetzt ein systemischer Ansatz, der wichtig ist und der auch dem weiter nachgegangen werden sollte und muss und noch viel zu wenig getan wurde. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier noch sehr viel. Also auch zum Beispiel der Ansatz mit den Lösungen. Also es ist nicht jede Lösung eine gute Lösung, nur weil es eine Lösung ist. Da haben wir auch. Ja gut, also. Naja, ich habe es versucht, we are in the trap, das liberale Bürgertum, das wir hier sitzen. Wir sitzen in der Falle, weil die liberalen Werte, die Sie als antifaschistisch bezeichnen oder die auch einfach mal als Menschenwürde bezeichnen könnte oder als subjektive Freiheitswerte, die sind unter der Hand enteignet worden von einem ökonomischen System, das diese Werte quasi sukzessive gegen uns wendet. Und das ist eine komplett neue Situation, die hat es in der Weltgeschichte so noch nicht gegeben. Und darum stehen wir meiner Meinung nach nicht mal auf Augenhöhe mit dem Problem, sondern meiner Meinung nach steht die gesamte politische Theorie und alles, was ich so in den letzten Jahren gelesen habe, und das war nicht wenig, unterhalb des Problems. Weil das Problem, was die Finanzwirtschaft momentan weltweit betreibt, ist so viel intelligenter, so viel radikaler, so viel rasanter und so viel skrupelloser als alles das, was das sogenannte liberale Bürgertum gerade so denkt, dass es dann so einen oder anderen Stellschräublein da so ein bisschen was hinbekommen kann. Das hat überhaupt keine Auswirkungen. Und gleichzeitig stimme ich Ihnen natürlich völlig zu, wenn wir zu Radikalität neigen, dann sind wir natürlich rucki-zucki auch dabei, die eigentlichen Werte, die wir verteidigen wollen, nämlich die Menschenwürde, dann sozusagen zu verlieren. Und das ist die Falle, in der wir gerade stecken in unserer Kultur. Und da können wir sehen, wie an den Rändern mit dieser Falle relativ brutal umgegangen wird. Und wir können sehen, wie in den USA gerade damit umgegangen wird. Wir können es in Frankreich mit Le Pen sehen, wir können es in Österreich sehen, wir können es in England sehen, wir sehen es mittlerweile in Deutschland. Und ich glaube nur, es gibt für mich zumindest nicht die Alternative zu sagen, naja, dann warten wir mal ein bisschen ab, das legt sich alles schon wieder mit der AfD. Nein, das glaube ich überhaupt nicht, da legt sich gar nichts wieder. Weil der Neoliberalismus macht weiter, das heißt, die Menschen werden subjektiv immer weiter das Gefühl haben, dass sie, wie Frank Dörre, ein alter Gewerkschaftsfunktionär mal wunderbar in einem Vortrag sagte, der hatte eine lange Untersuchung gemacht mit über 10 Jahren empirischen Untersuchungen von Facharbeitern bei Volkswagen und BMW und da ist herausgekommen, völlig absurdes Ergebnis, dass ungefähr die Hälfte komplett sozialistisch denkt, aber ungefähr der gleiche Teil auch komplett AfD denkt und zwar gleichzeitig. Das nannte exklusive Solidarität. Das gibt sozusagen einerseits einen tiefen Gefühl davon, dass das überhaupt nicht richtig ist, so wie das gerade bei VW und BMW, was ja immerhin noch gut funktionierende Betriebe sind, funktioniert und gleichzeitig es überhaupt gar keine Lösung mehr gibt, außer nackter Gewalt. Und das ist natürlich ein Hoch, und das ist die Gewerkschaften waren hoch alarmiert nach dieser über 10 Jahre laufenden empirischen Untersuchung, dass der Mann nochmal einen Auftrag bekommen hat, um das nochmal zu untersuchen, weil sie sagen konnten, das kann doch gar nicht sein. Und es war aber so. Und das ist nochmal jetzt wirklich die intakte Mittelschicht der deutschen Gesellschaft. Das sind nicht irgendwelche verrückten Randgruppen, Arbeitslosen, Plattenbauten, sonst was, sondern das sind Leute, die haben alle 2 Autos und ein Reihenhaus und fahren 3-mal im Jahr in Urlaub. Also sprich, die Erosion, ich glaube, und das hat er wunderbar in einem Satz zusammengebracht, weil er sagte, die Ursache davon ist folgendes, diese Leute haben ihm einfach alle gesagt, wir arbeiten hier seit 10, seit 20 Jahren und jeder Tag wird uns gesagt, es reicht nicht, es muss schneller, effizienter, flexibler, toller, besser, noch mehr werden. Du musst dich noch mehr einsetzen. Was ihr vor 10 Jahren mit 15 Leuten gemacht habt, das macht ihr heute mit 5 Leuten. Aber ich sage euch, in 3 Jahren macht ihr es mit 2 Leuten. Und das ist einfach eine Situation der inneren Aushöhlung, die stattfindet. Der kann man jetzt irgendwie sagen, na, wird sich schon irgendwie wieder regeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, es radikalisiert sich immer weiter. Und das meine ich mit der Falle, in der wir stecken. Und in dieser Falle müssen wir irgendwie ein Bewusstsein zumindest mal von der Falle entwickeln. Das war der Versuch. Das ist keine Lösung. Überhaupt nicht. Vielen Dank für den kurzweiligen Vortrag. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sozusagen der Kern Ihrer Argumentation eigentlich gewesen, dass die Leute, die im Moment den Populismusvorwurf erheben, selbst populistisch argumentieren. Ja? Und Sie haben das mit dieser Definition des Populismus gemacht, eine Aussage ist populistisch, wenn sie begründet ist in einem vermeintlichen Volkswillen, ohne dass dafür man den Beweis antreten könnte. Ja? Und dann gesagt, naja, auf der rechten Seite funktioniert das ganz ähnlich. Mit der Glaube an eine Marktlogik argumentiert mit einer ähnlichen Glaubensinstanz. Ja? Das ist so ein bisschen verschliffen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir haben sozusagen diese Definition des Populismus sehr großzügig angewendet, weil es doch ein Unterschied ist zwischen einer irgendwie gearteten Glaubensinstanz und dem Claim auf einen Volkswillen sozusagen. Könnte man aber trotzdem machen, indem man sagt, naja, das ist eben dann im Sinne eines vermeintlichen Volkswillen argumentiert, wenn man annimmt, dass die Mehrheit für die weitere Fortsetzung des Kapitalismus ist. Und ich würde sagen, vielleicht ist das schlagende Moment dann gar nicht, dass das eben auch liberal-populistisch ist, sondern einfach, dass es nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie das hier ist, aber es gibt in den USA gibt es in letzter Zeit Umfragen, wo auf das erste Mal in der Geschichte seit 50 Jahren oder so, es eine Altersklasse gibt, bis 35, glaube ich, wo die Mehrheit der Menschen nicht für eigentlich eine Fortsetzung des kapitalistischen Systems ist, auch wenn nicht so genau weiß unbedingt, was die Alternative sein soll, und dann kommt wieder das Post-98-Problem, 99-Problem. Also sozusagen, das kann auch politisch nach links oder rechts gehen, aber ich weiß nicht, ob man mal ganz stark einfach feststellen sollte, so, vielleicht ist das gar nicht wahr, und vielleicht muss das mal zum Punkt und Ausdruck gebracht werden, vor allem in 2008 und in der weiterwährenden Ökonomiekrise. Ja, danke, das finde ich, freut mich sehr, der Gedanke, das ist eigentlich noch die Zuspitzung dessen, weil Populismus hat in sich natürlich, da stimme ich ja allen Kritiken zu, Populismus hat in sich natürlich einen komplett irrationalen Kern. Das kann einerseits der klar faschistisch irrationale Kern sein, aber es kann genauso der irrationale Kern sein, ich weiß, was das Volk will oder ich weiß, was der Markt will. Das kann man ja, was der Markt will, kann niemand wissen, genauso wenig wie was das Volk will, weil der Markt und das Volk, das gibt es ja gar nicht. Das sind ja Konstruktionen, die jemand macht, um daraus eine Autorität abzuleiten. So, insofern könnte man es quasi noch pointierter sagen, dass man einfach sagt, das ist beides einfach Bullshit. Weil der sagt, dass er weiß, was das Volk will, der redet einfach Quatsch. Und der sagt, der weiß, was der Markt will, der redet auch Quatsch. Nur, das meine ich mit dem, warum habe ich mit dem etwas Umweg über Brecht gemacht, das ist halt verstellt. Das mag jetzt in den USA Bernie Sanders und so, mag es jetzt tatsächlich Leute geben, die plötzlich sagen, scheiße, ich glaube euch das nicht mehr, aber ich kann nur aus der bundesdeutschen Gesellschaft sagen, die Mehrheit, die sagt, der Kapitalismus ist gut, es liegt, glaube ich, noch bei 90%. Die liegt extrem hoch. Und dann mal zu plötzlich eine Perspektive darauf zu bekommen und zu sagen, das, was ich täglich am Arbeitsplatz erlebe, das, was ich täglich als Not, als prekär beschäftige und so weiter, das ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern das ist ein systemisches Problem. Das ist ja der Punkt, diese Blickverschiebung findet ja nicht statt. Oder wie wieder Lukas so wunderbar auf den Punkt gebracht hat, systemische Probleme lassen sich individuell nicht lösen. Und dieser Gedanke, den hat uns das biopolitische Regime komplett aberzogen, weil wir vom Kindergarten an gelernt haben, du bist deines Glückes Schmied, du musst deine Bildungskarriere hinkriegen, du musst das und das und das und das und das und dann wird das schon alles irgendwie laufen mit deiner Bildung. Also es ist alles Wilhelm Meisters, nur dass wir nicht mehr aus dem Großbürgerhaushalt kommen und nicht im 18. Jahrhundert leben, sondern eben in der Zeit, in der wir leben. Also totale Lüge, das Ganze. Und es stimmt ja auch immer weniger, nur trotzdem kommen die Leute nicht auf die Idee zu sagen, vielleicht ist das gar kein individuelles Versagen, sondern vielleicht ist es ein systemisches Problem. Und diese Blickverschiebung, dafür braucht es, und das ist ja nur von mir auch nur ein Hinweisdenken, braucht es irgendeine Brechstange, um da mal in diese Nebelfassade vorzustoßen, die sozusagen uns medial umgibt. Also wenn man mal so anfängt, Tagesthemen zu gucken, dann kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus, kann ich nur sagen, seit einem halben Jahr. Da wird da, nur ein kleines Beispiel, da ist ja mal dieser Bericht von der Börse. Ne? Und dann ist ja immer so, der Börsenkurs fällt, das ist so wie schlechtes Wetter kommt, der Börsenkurs steigt, ist immer so ein Hochdruckgebiet, was kommt, also alle können aufatmen, der Börsenkurs steigt, völliger Quatsch, schon mal sowieso. Aber dann wird dann als objektive Nachricht gesagt, da hat ein Hedgefonds, hat sich ja eingekauft bei VW. Und dann sagt dieser Hedgefondsmanager aus Großbritannien, ja, es ist ja klar, wenn VW Gewinne machen will, muss unbedingt die Macht der Gewerkschaften bekämpft werden. Das wird nicht als Meinung gesagt, sondern es wird sozusagen als wissenschaftliche, ökonomische Tatsache gesagt. Und da sitzt man davor und denkt, hallo, geht's noch? Das ist doch klar, dass ein Hedgefondsmanager sagt, man muss die Gewerkschaften bekämpfen, weil dem geht es doch nur um den Profit, um den sogenannten Shareholder Value. Aber man kann doch nicht in einer Nachrichtensendung so tun, als wäre das eine wissenschaftliche Wahrheit über die Zukunft von VW. Und das meine ich, und da achtet keiner mehr drauf. Offensichtlich auch kein Redakteur bei den Tagesthemen. Und das ist schon fatal. Das ist Hegemonie, was Gramsci meint. Das war eine hegemoniale Message. Und die gucken halt 10 Millionen Leute und keiner merkt es. Und da braucht es halt einen eingreifenden, spezifischen Intellektuellen, der jetzt da in die Redaktion reinwandert von ihnen und dann mal sagt, hallo Leute, das machen wir mal so nicht. Ja, so naiv stelle ich mir das vor. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde also diese Problematisierung, dass die Mitte oder das Establishment oder wie auch immer, also sozusagen der historische Block, Machtblock, selbst populistisch ist, finde ich, glaube ich, wichtig. Und ich finde den Begriff liberaler oder ökonomischer Populismus auch interessant. Allerdings würde ich vielleicht diese Gewichtung. Also das Populistische, glaube ich, ist ja eher auch diese Emotionalisierung, dass man beispielsweise keinen rechten Populismus brauchte, um jetzt irgendwie die Griechen, Tsipras, Hellas Wahnsinn auf dem Handelsblatt, auf dem Titel, der Geisterfahrer Tsipras auf dem Spiegeltitel und so weiter und so fort. Das kam nicht von rechts, das kam aus... Nee, das kam aus der Mitte, ja. Allerdings würde ich, also scheint mir, habe ich den Eindruck, dass dieser liberale Populismusbegriff, also das ist mit der Müller-Definition so, als wäre der Neoliberalismus nur ein Glaubensbekenntnis oder als wäre das eine Idee. Der Neoliberalismus hat natürlich Machtverhältnisse geschaffen, wo auch Austeritätspolitik durchaus innerhalb des herrschenden Machtsystems funktional ist, indem auch jetzt die Finanzialisierung funktional gewesen ist für die Transnationalisierung kapitalistischer Sozialverhältnisse. Und ich glaube, also dass da das nicht ganz so greift, dann als mit der Populismusdefinition so identifiziert. Ich würde dann eher von der Charaktermasse sprechen. Also dass es sozusagen nicht eine Strategie von Merkel ist, sondern es ist sozusagen der Ausdruck eben des Kräfteverhältnisses, das sich im Staat verdichtet hat. Ich wollte auch, und damit verbunden ist auch ein bisschen so die Rechtspopulismusfrage, weil ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir den Rechtspopulismus als Sündenbocktheorie verstehen, sondern der Rechtspopulismus, also dieses Problem, was Klaus Dörre analysiert hat, also exklusive Solidarität und so, das hat ja auch damit zu tun, dass es durchaus funktional ist. Der Rechtspopulismus macht konkrete Angebote für diejenigen, die eben, wie du das auch ja so schon dargestellt hast, also die Verlierer eben der Globalisierung des Kapitalismus sind, nämlich also, dass im Rahmen des herrschenden Systems Austerität und Neoliberalismus der Gürtel von Teilen der Bevölkerung enger, lockerer geschnallt werden könnte, während die Unwürdigen, die hungrigen Mäuler aus Griechenland, die hungrigen Mäuler aus Syrien und die hungrigen Mäuler von Hartz IV, wenn bei denen sozusagen der Gürtel enger geschnallt bleibt oder sie ausgegrenzt werden, nicht daran teilhaben können. Und das ist realistisch. Es gibt Gründe, warum Arbeiter FDP wählen, weil ihre einzige Vorstellung, irgendwie ihren Lohn zu verbessern, die ist, dass ihnen die Steuern gesenkt werden. Und von daher ist es nicht eine Ideologie, dass sozusagen das 90% der Bevölkerung, was ich für fragwürdig halte, in Deutschland im Kapitalismus. Die Menschen kommen nicht hier über Ideologie zum Pro-System, sondern sie kommen darüber, ob es eine reale, gefühlte Alternative gibt. Und das fehlt von links. Ich glaube, das ist sozusagen die Frage, wie man sozusagen diese Erfahrung, dass man kollektiv seine Lebenswelt verbessern kann, seine Lebensverhältnisse, wie man das wieder nach vorne bringt. Und da glaube ich, ist ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen, ja, ich bin froh über alles, was Sie sagen. Ich will das wirklich nur als erstes Schrittlein begriffen wissen, weil ich selber auch seit einiger Zeit, stimme Ihnen völlig zu. Ich stimme Ihnen völlig zu. Das Problem ist nur, ich glaube, meine Antwort auf diese Utopielosigkeit oder warum es da keine Angebote gibt, ist genau diese Trap, in der wir alle stecken als intellektuelle und bürgerliche Charaktere. Weil wir denken, sobald wir einen Schritt in die Radikalisierung machen, sind wir Nationalsozialisten plötzlich. Und sobald wir sozusagen den Schritt nicht tun, sind wir Grünenwähler. Und dazwischen sind wir irgendwie so ganz komisch gelähmt und wissen nicht so richtig, wie wir uns da verhalten können. Also wie wir es hinbekommen, dass wir auf der einen Seite mal diesen sogenannten Mainstream überhaupt erstmal als Populismus entlarven und auf der anderen Seite überhaupt mal konkrete Vorschläge machen können für die Leute, die tagtäglich das Gefühl haben, ihr redet da immer von Globalisierung, für mich ist das einfach nur blöd. Ohne zu sagen, ja gut, dann schaffen wir die Globalisierung wieder ab. Das ist sozusagen das Problem, in dem wir stecken. Also meiner Meinung nach. Also, ja, ich kann nur anschließen an meinen Vorredner. Ich bin auch sehr skeptisch. Du kannst auch mit einer Pechstange sozusagen zurückfragen. Und zwar inwiefern sozusagen die Bevölkerung sozialistisch ist, wenn sie AfD wählt. Das hat aber keiner gesagt. Doch, sie haben diese Studien und diese. Nein, das ist nicht, nein, das ist ein Missverständnis. Der Dörrer hat herausgefunden, dass quasi ein sehr großer Teil, nur dass ich das richtig stelle, dass wir jetzt nicht über was Falsches reden, dass ein sehr großer Teil der Stammbelegschaften, die ja eigentlich total abgesicherte Arbeitsverhältnisse haben, also nicht dieser Leiharbeiter, sondern der Stammbelegschaften, gleichzeitig komplett sozusagen das Gefühl haben, nur Sozialismus ist eigentlich eine gute Wirtschaftsform und gleichzeitig das Gefühl haben, man muss mal vernünftig auf die Pauke hauen, weil so geht es nicht weiter. Gut, aber nicht sagen, das sind halt keine Sozialisten, nee, die auf solche Art und Weise auf die Pauke hauen wollen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es Sozialisten sind, aber ja. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage, die sich Linke weiterhin stellen müssen, auch wenn es darum geht, eine Alternative zum rassistischen Rechtspopulismus zu entwickeln. Ja, aber ich wollte Sie gar nicht so abwürgen, das tut mir jetzt leid, ich wollte ein Missverständnis vorbeugen. Der Dörre hat nicht gesagt, dass das richtige Sozialisten sind oder richtige AfD. Er hat gesagt, das Komplizierte ist gerade, dass es eine Gemengelage gibt, in der das beides durcheinander geht, bei großen Teilen dieser Belegschaften. Und dass da könnte man jetzt wieder mit Bourdieu kommen, je nach Situation, die sozusagen zur rechten Pauke leigen oder zur linken Pauke. Und das macht das gerade so vertrackt in der politischen Arbeit. Aber ich kann Ihnen da auch nur wiedergeben, den Dörrer, ich habe die Untersuchung ja selber nicht gemacht. Ich fand es nur faszinierend und beängstigend. Ja, das bleibt mir die ganze Zeit aber völlig unklar. Wie schön sind wir also eingreifende Intellektuelle und auch und vermitteln im Sinne zwischen den Klassen, in den Intentionen, den Arbeitern das Wissen zu verschaffen, die Revolution zu machen. So habe ich es zumindest drauf. Aber trotzdem ist mir völlig unklar, woher eigentlich diese Intellektuellen ihre Kategorien beziehen, was das Kriterium des Denkens ist, mit welchem Anspruch oder wie sie den Anspruch auf Wahrheit sozusagen, der sich hinter der Kritik verbirgt, herstellen. Das ist meine Frage. Sie meinen jetzt, wie die Linken, das was Brecht meint, wie dazu kommt, dass die Intellektuelle werden? Nein, ich meine einfach, okay, es gibt eine linke Tradition sozusagen, und dann gibt es sozusagen bestimmte Formen, historisch darauf aufzuspringen. Ja? Also zu sagen, okay, wir machen jetzt rechtmäßig so eine Kritik oder so. Aber Es klingt jetzt alles so, als ob es hinausläuft auf irgendwie so eine Idee eines radikalisierten Sozialstaats, in dem so eine schöne Homöostase in der Bevölkerung hergestellt wird, wo irgendwie alle. Also, das ist mir alles ziemlich unklar, deswegen habe ich nachgefragt. Das ist mir aber auch. Das ist mir auch unklar. Also ich weiß ja nicht, wie es nach der Weltrevolution aussieht. Nein, das, was hier mit Intellektuellen gemeint ist, ist doch nur erstmal eine Entgegensetzung, simpel gesagt, von den Leuten, die sich sozusagen in diesen Hochschulen rumtreiben, damit sie Karriere machen im bürgerlichen Zusammenhängen, und denjenigen, die vielleicht diese Zusammenhänge auch qua Studium erlernt haben, aber sie nicht dafür benutzen, um innerhalb des Systems Karriere zu machen, sondern gegen das System Strategien zu entwickeln. Das war überhaupt nur mal der Ansatzpunkt von Brecht, die von Gramsci. Wie die dann zu ihren Kriterien kommen, um dagegen was zu tun, das ist dann wiederum eine Frage, ob sie es eher über den Marxismus denken oder über was auch immer. Also das muss man, verschiedene Weltanschauungen stehen natürlich dahinter, verschiedene ideologische Konstruktionen stehen natürlich dahinter, die man dann auch wieder alle natürlich reflektieren können muss. Aber erstmal ist das nur mal die Unterscheidung gewesen. Also bin ich sozusagen affirmativ in meiner Bildungskarriere oder bin ich sozusagen kritisch in meiner Bildungskarriere? Wohin das dann alles führt, das hoffe ich nicht, dass ich so getan habe, als ob ich das wüsste. Vielleicht Moment, ich versuche es so einfach, ja. Also die meiner Meinung nach ist bei Gramsci doch die Frage intellektuell spezifischer oder organischer. Mhm. Da ist es auch der eine, der praktisch alle Funktionen der Menschheitsgeschichte, also die Ärzte und so weiter, die muss es geben, also diese Funktion. Und da unterscheidet er den organischen als den einer bestimmten Klasse. Also das heißt, der intellektuelle, also bestimmte Klassen, die auftreten, entwickeln bestimmte intellektuelle Formen, also Typen. Er sagt, die Feudalismus, also zum Beispiel die Theas werden plötzlich zu intellektuellen. Der Hofmeister. Des Feudalismus. Ja. Die organischen Intellektuellen der bürgerlichen, der Bourgeoisie, die müsste man jetzt untersuchen. Man müsste sagen, sind das jetzt, das sind natürlich Professoren und so weiter, die sind in dieser Weise vor dem Bürgertum nicht gar. Das sind also erstmal organische Intellektuelle des Bürgertums. Und nun ist die Frage, nun gibt es natürlich organische Intellektuelle wie Marx und so weiter, die sich praktisch schon in dieser Zeit der anderen Klasse zugewandt haben. Aber nun ist die Frage bei Gramsci, wie, welche Form von organischen Intellektuellen bildet die neue Klasse? Ja, aber das Interessante ist, ich stimme völlig zu, nur bei Gramsci ist ja nur das Witzige, dass er immer sagt, die müssen sozusagen eigentlich herauswachsen aus den organischen Intellektuellen der bürgerlichen Klasse. Er sagt ja eben nicht, dass die sozusagen eine Abendschule sozusagen so eine ganz neue Bildung, nee, das ist doch, das ist eine These, gut, aber das ist jetzt ein Unterschied. Die Kommunistische Partei Deutschlands in diesem Land verboten. Also der erste Schritt, um den organischen Intellektuellen der neuen Klasse zu legitimieren. Ja, zu legitimieren. Denn die Frage des Verbots, also einer Verfassungsänderung zum Beispiel, nicht einfach des Verbots der Revolution, das ist hier Staatsdoktrin. Da stimme ich dir wieder völlig zu. Wir müssen zum Ende kommen. Ich sage mal vielleicht, der große Bildungsroman des organischen Intellektuellen ist natürlich Peter Weiß' Ästhetik des Widerstands, wo das sozusagen über drei Bände natürlich wunderbar ausgeführt wird, wie blutig und wie grausam und wie schrecklich das letztlich ist, auch für das Subjekt, das diesen Weg zu gehen. Aber natürlich ist zu überlegen, wie aus der Klasse und das gegen Populismus und Klassenbewusstsein, das wäre die Frage. Also wie aus der jetzt wachsenden Proletariat ein. Weil der Arbeiter bei VW ist nicht davor gefeit, intellektueller zu sein. Überhaupt nicht. Also wenn ich an diese Diskussion jetzt anknüpfen könnte, ich habe irgendwann gelesen, so einen Abschnitt über Blaise Pascal und sein Werk, gab es so einen Moment, wo es gab einen Dialog und einer der Gläubiger hat einen Gläubiger gefragt, wie machst du das quasi, dass du gläubig bist? Und er hat dann geantwortet, du sollst einfach zur Kirche gehen, knien und die Hände zusammenlegen und dann die Knochen bewegen wie alle anderen. Die Glaube kommt automatisch zu dir. Und da ist natürlich gleich aktivisiert, das ist natürlich gleich die Kommunistische Partei Frankreich, die genauso dachte, dass sozusagen, okay, wir haben diesen Bourgeois Intellektuellen und der sollte jetzt sozusagen eine andere Klassenbewusstsein haben und er soll das quasi bekommen, er soll einfach zum Gewerkschaftstreffen oder revolutionären Treffen gehen oder zu seinen Arbeitsten. Also, wie stehen Sie dazu? Wie Sie es gesagt haben, man muss sozusagen die eigenen Praxiserfahrungen nicht nur als ein persönliches Schicksal erleiden, sondern gerade als Intellektueller als ein Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Struktur. Und in dem Moment verändert sich ja die Perspektive auf alles das, was ich den Tag über erlebe und tue. Also das ist mein Beispiel gerade mit der Tagesschau oder mein Beispiel mit modularisierten Universitäten oder mein Beispiel mit den entfremdeten Arbeitsverhältnissen im Deutschen Stadttheater, wo ich ja schon viel geschrieben und gemacht und getan habe. Also das würde ich einmal als klassische Aufgabe, wie ich den organischen Intellektuellen verstehe. Also ich gehe da rein mit einer bestimmten Kompetenz als Dramaturg und gleichzeitig beobachte ich aber, was passiert denn überhaupt in dem Dispositiv, in dem diese Kompetenz gebraucht wird. Das, was ich mit dieser Doppelperspektive meine, der Professor, der sich über das Professorale auch Gedanken macht und so weiter und so weiter. Der Student, der sich über das Studieren Gedanken macht. Das ist für mich der Schlüssel. Anders kann ich es zumindest in meiner Bildungsbiografie als promovierter Luhmannianer quasi gar nicht denken. Aber wir müssen raus, sonst werden wir eingeschlossen. Das will doch wohl keiner hier. Ja, dann danke schön. Genau, morgen.